Gute Planung ist das Wichtigste. Wohin Sie niemals mit der Bahn fahren sollten. Mit der Bahn zu fahren, das hört sich ganz einfach an, solange man nur von Hamburg nach Berlin oder von München nach Nürnberg will. Aber was, wenn Sie von Hamburg oder Berlin nach Freiburg oder Heilbronn wollen, ganz zu schweigen von Regensburg, Aachen, Weimar oder Prerow an der Ostsee? Sicher, in solchen Fällen werden Sie immer Leute treffen, die Ihrem Blick ausweichen und tapfer behaupten: Alles ganz easy. Abfahrt München 6.35 Uhr, Ankunft Hamburg 11.55 Uhr, Abfahrt Hamburg 12.02 Uhr, Ankunft Rostock 13.49 Uhr, Abfahrt Rostock 13.51 Uhr, Ankunft Ribnitz-Damgarten West 14.35 Uhr, Abfahrt Bus nach Ostseebad Prerow 14.41 Uhr. Keine Sorge, Sie schaffen das. Sie sind doch jung und kräftig und können Ihr Gepäck notfalls zurücklassen. Um es klar zu sagen, wenn Sie sich auf so etwas einlassen, sind Sie so gut wie verloren. 634 Menschen verschwinden jedes Jahr in Deutschland. Subtrahiert man davon die angeblichen Zigarettenholer, bleiben noch 423 auf der Strecke. Die Dunkelziffer ist übrigens weit höher, weil Verwandte oft die Rente oder das Gehalt der Verschwundenen einstreichen, solange es geht, dann versuchen, die Bahn zu erpressen und sich nach langen Verhandlungen mit einem Gutschein fürs Bistro abfinden lassen. Es sind Menschen wie Günther Ärmel, pensionierter Verwaltungsangestellter aus Offenburg, der nach Düsseldorf zum Kleider kaufen wollte, beim Umsteigen versehentlich in den Zug nach Bruchsal geriet und sich 3 weitere Umstiege und 24 Stunden später auf dem Bahnhof in Andernach wiederfand. Er hatte Glück im Unglück. Nach 3 Tagen erkannte ihn eine zufällig vorbeikommende entfernte Cousine, als er schluchzend auf einen Wagenstandsanzeiger einschlug. Schon 8 Tage später war Ärmel wieder zu Hause. Oder Irene Westerhagen, passionierte Hausfrau aus Jena, die zum Kaffeeklatsch nach Magdeburg aufbrach, wo sie nach dem Umsteigen in Leipzig und dem Kauf eines Blumenstraußes im Bahnhofsuntergeschoss niemals ankam. Ihre Familie ortete schließlich ihr Handy auf dem Bahnhof von Westerland, Sylt. Sie schlug sich vor der Reiseauskunft als Wahrsagerin durch und weigerte sich trotzdem hysterisch, einen Zug zu besteigen. Oder auch Peter Mempelmann-Federsen aus Gütersloh, der am 23. November um 11.05 Uhr zum verschobenen 30-jährigen Abiturtreffen nach Garmisch-Partenkirchen wollte. Als langjähriger Bahnfahrer kannte er die Tücken einer Zugfahrt und er wusste, wie wichtig es ist, gut vorbereitet zu sein. Ein halbes Jahr vorher begann er zu recherchieren. Prägte sich Route, Fahrzeiten, Zugnummern, die Grundrisse der Züge und der Umsteigebahnhöfe Hannover und München-Pasing genauestens ein. Ermittelte in unzähligen Gesprächen mit Hotline und Fahrkartenschalter die idealen Sitzplätze, spielte die johlenden Nachbarn tapfer ignorierend mit Hilfe einer Stoppuhr im Garten immer wieder und wieder sämtliche Abläufe beim Umsteigen durch. Trainierte, als die Nachbarn schließlich begannen, Zaunplätze an gut zahlende Fremde zu vermieten, in der Küche an einem selbstgebauten Zugtürenmodell weiter. Jeden Handgriff, jeden Fußschritt, das Öffnen der Tür, das Absetzen und Wiederaufnehmen der ohne Wurstbrot exakt 4,78 Kilo wiegenden Tasche. Mempelmann-Federsen bereitete sich so gut vor, dass er gar nicht mitbekam, dass ihn seine Frau unplanmäßig verließ. Doch am 23. November fuhr auf Gleis 3 des Gütersloher Bahnhofs der Zug nach Hannover 10 Minuten verspätet ein und machte alles zunichte. Alle auswendig gelernten Zeiten, Abläufe, Übergänge und Handgriffe samt sämtlicher Kaffee- und Mittagspausen. Vor allem aber den Umstieg in Hannover, den Umstieg in München-Pasing sowieso. Weswegen Mempelmann-Federsen sich spontan dazu durchrang, lieber ein Jahr später zum Abi-Treffen zu fahren, weil dann alles, mit Ausnahme der Jahreszahl, wieder haargenau stimmen würde. Bis dahin wartete er auf dem Gütersloher Bahnhof. Seine geschiedene Frau hatte das Haus nun ohnehin verkauft. Jedenfalls wartete er so lange, bis ihn der Rettungsdienst trotz heftiger Gegenwehr, denn er hatte dafür ja weder Ticket noch Reservierung, in die psychiatrische Abteilung des örtlichen Krankenhauses überführte. Möchten Sie kein derartiges Schicksal erleiden, sollten Sie sich einen der wichtigsten Tipps dieses Überlebensführers gründlich einprägen. Meiden Sie möglichst jede Zugverbindung mit Umsteigen. Meiden Sie erst recht jede Zugverbindung, bei der Sie mehrmals umsteigen müssten. Sie wollen doch irgendwann ankommen, oder?